Thank you. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Du kleine, zauberhafte Ballerina. Oh, wärst du meine süße Caramia. Aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und wie ich frage, Liebling, willst du mein sein? Gab sie mir einen Kuss und das hieß ja. Marina, Marina, Marina, dein Schick und dein Charme, der gefällt. Marina, Marina, Marina, du bist ja die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nie alleine, oh no, no, no, no, no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nie alleine, oh no, no, no, no, no. Charme, der gefällt. Marina, Marina, Marina, du bist ja die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nie alleine, oh no, no, no, no, no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nie alleine, oh no, no, no, no, no. Als ich neulich aus der Schule kam und den nächsten Bus nach Hause nahm, wurde ich erst rot und dann ganz blass. Ratet mal, wer vor mir saß. Oh my, oh bummelade, bum bum, bummelade, bum bum, bin ich mal ein großer Mann. Bum bum bum, honey, honey, honey, dann. Bum bum bum, rufe ich dich einfach an. Oh my, oh bummelade, bum bum, bummelade, bum bum, und wir gehen abends aus. Bum bum bum, und ich bringe dich beim Mondenschein nach Haus. Here we go, yeah! War es ist furchtbar eng im Lip. Seitdem haben Schlips ich Lippenstift und bin glücklich, denn das Souvenir war der erste Kuss von ihr. Oh my, oh bummelade, bum bum, bummelade, bum bum, bin ich mal ein großer Mann. Honey, honey, honey, dann rufe ich dich einfach an. Oh my, oh bummelade, bum bum, bummelade, bum bum, und wir gehen abends aus. Und ich bringe dich beim Mondenschein nach Haus. Und ich bringe dich beim Mondenschein nach Haus. Und ich bringe dich beim Mondenschein nach Haus.